Sehnsucht schweift in die Welt, die du wünschst zu überwinden. So träumst du dich durch die Tage, träumst dich durch dunkle, kalte Nächte. Und wenn wir uns dann unterhalten über das, was uns beschäftigt, dann erzählst du mir ein Geheimnis von dir. Ist uns Spannung.